1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zurück aus der Osterpause. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sehen, glaube ich, im Fernsehen für den einen oder anderen ein bisschen anders aus. Wir senden jetzt in einem anderen Format, nämlich 16:9. Da hat sich das Bild irgendwie ein bisschen verbreitert und verändert. Der kleine Hirsch ist aber immer noch da. Falls jemand gleich schon guckt, der ist hier ein bisschen versteckt hinter der schwarzen Leiste. Aber er ist da. Ja, wir starten wie immer montags mit einer offenen und freien Runde. Ich freue mich auf eure Anrufe, bin sehr gespannt. 0800 220 50 50, die übliche Telefonnummer, kostenfrei natürlich. Und oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Daniel und Daniel ist 25. Hallo Daniel. Hallo Domian. Daniel, um was geht's? Bei mir geht's drum, also ich bin in meinen 25 Jahren viermal betrogen worden von vier verschiedenen Frauen. Viermal betrogen worden von vier verschiedenen Frauen. Genau, und das letzte Mal war jetzt letzte Woche am Samstag. Was heißt denn betrogen? Ja, das Problem ist halt, ich war mit ihr anderthalb Jahre getrennt. Wir waren schon vorne dran mal zusammen. Und da hat sie mir halt nochmal eine Chance gegeben und ich ihr nochmal eine Chance für einen Neuanfang. Ihr wart anderthalb Jahre getrennt oder zusammen? Genau. Was genau? Halt. Waren wir, kann ich dir sagen, anders. Also vor anderthalb Jahren waren wir zusammen genau 9 Monate lang. Ja, und dann getrennt? Und genau getrennt gewesen und jetzt nochmal zusammengekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe keine andere Frau angeguckt. Ich habe nur die geliebt, auch wo wir anderthalb Jahre getrennt waren. Mhm. Und das ist halt die Frau meines Lebens. Mhm. Ja, und dann sind wir letzte Woche am Samstag zusammengekommen. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt wird's nochmal was. Ja, und jetzt kriege ich jetzt letzte Woche hier am Donnerstag also mit halt, dass sie mit meinem besten Kumpel fremdgegangen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das tut ziemlich weh. Wie war denn letzten Samstag oder letzte Woche, sagen wir mal so, wie war denn da der Status eurer Beziehung? Ja, wir haben nochmal angefangen, also sie hat halt gesagt, ja. So richtig zusammen? Halt, ja, zusammen, genau, halt Händchen halten, kam sogar auch zum Sex zu einem und habe ich mir halt wirklich nochmal Hoffnung gemacht, weil ich gedacht habe, boah, ich lieb nur dich, ich will nur dich, du bist die Frau meines Lebens. Wieso wart ihr denn so lange getrennt? Ja, weil wir haben uns wegen meiner Eifersucht, ich bin krankhaft eifersüchtig. Und deswegen ging damals auch die Beziehung in die Brüche und damit deswegen hat sie mich auch betrogen, weil ich geklammert habe wie ein Affe. Weil du jetzt in der kurzen Zeit der neuen Beziehung schon wieder geklammert hast. Ja, ich bin... Und damals auch? Ja, genau, ich bin eifersüchtig und krankhaft eifersüchtig. Was heißt denn das krankhaft eifersüchtig? Ja, das ist bei mir halt das Problem, ich flippe schon aus, wenn jemand meine Freundin anschaut. Ist natürlich bescheuert, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden. Ich weiß, dass das bescheuert ist auf jeden Fall. Was tust du denn dagegen? Ja, ich habe eine Psychologin an Bord und ich muss ganz ehrlich sagen, das Problem ist bei mir, ich mache mich damit auch selber nervlich kaputt. Mhm. Weil ich bin, wie eben zu deinem Kameraden gesagt, das Problem ist, ich bin vom Beruf Koch. Mhm. Und wenn ich dann in der Küche stehe und habe die ganze Zeit Angst, geht jetzt einer an meine Frau oder wird sie jetzt angekrapscht und angebaggert und dann sind das dann Sachen, da mache ich mich nervlich kaputt. Nachdem das jetzt am Samstag passiert ist, wie hat sie sich denn dann geäußert und erklärt? Ja, sie hat halt gesagt, sie hat ihn samstags, also sie ist halt ein Mensch, muss ich sagen, sie ist 18. Mhm. So, ich will heiraten, ich will Kinder mit meinen 25 und kann man von einer 18-Jährigen, klar, kann man noch nicht erwarten. Mhm. Und sie war dann in die Disco, weil sie ist ein typischer Disco-Gänger und ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Und dann kriege ich dann morgens einen Anruf, ja, ich habe jemanden kennengelernt, der Markus und das ist ein guter Kumpel von dir. Ich gesagt, ja, ich weiß, ich kenne den. Was ist mit dem? Ja, der ist total süß. Und habe ich mir gedacht, wie bitte, ich bin mit dir zusammen. Ja, und dann hat sie halt alles geheim gehalten, ja, und jetzt die letzte Woche hier am Donnerstag sagt sie dann morgens zu mir, ja, tut mir leid, dass ich dir das sag, aber ich bin mit dem am Samstag schon zusammengekommen und tut mir leid, aber ich lieb dich halt nicht mehr und da habe ich mir auch gedacht, Mann, warum sagt man mir das nicht vorher? Hm. Viermal enttäuscht worden, betrogen worden. Genau. Gab es immer dieses Problem der Eifersucht zwischen dir und den Mädels? Ja, ich muss sagen, die Eifersucht, die hält sich in Grenzen, bloß halt, wenn mir jemand die Eifersucht, also den Punkt angibt, also um mich eifersüchtig zu machen, das ist eine Sache, das ist für mich ziemlich schwer. Ja, okay, aber das ist ja nicht das Problem, dass jemand den Grund gibt, sondern dass du wirklich einen Grund auch suchst. So, ja, das Problem ist halt, wie gesagt, halt, wenn jemand meine Freundin anflirtet oder ankrapscht oder so, dann sind bei mir Sachen, dann kommt bei mir alles wieder hoch, dann habe ich halt Angst. Also wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, treffen die sich wieder, sehen die sich wieder oder tauschen die Nummern. Ja, okay, gut. Aber wenn eine Beziehung läuft, gehört natürlich auch eine gute Portion Vertrauen dazu. Und ja, wenn man sich das Problem, ich habe auch kein Vertrauen mehr zur Männerwelt. Ich denke, alle Männer, die wollen nur das eine und das ist halt leider Gottes das Problem. Ja. Nun reden wir gerade in Allgemeinplätzen. Ne? Das bringt nicht viel. Du hast jetzt, diese Frau kannst du offensichtlich jetzt vergessen. Ne? Auf jeden Fall, das war's muss ich dann vergessen. Ja. So. Und du sagst, dass die jetzt sich anders orientiert hat, liegt womöglich auch daran, dass du wieder geklammert hast, wie du es vorher auch schon gemacht hast. Das stimmt. Ne? Vermuten wir mal so. Na, kann man so sagen. Jetzt habe ich bei den ganzen Zahlenangaben gerade gar nicht richtig kapiert, wie lange ihr denn jetzt, nachdem ihr getrennt wart, wie lange wart ihr denn jetzt wieder zusammen? Ja, von letzter Woche, also von Ostersamstag kann man sagen, bis jetzt hier am Donnerstag. Ach so, ja gut, das war ja gar nichts. Also, da war es ja nur ein kleiner Versuchsballon nochmal. Ja, aber das ist halt das Problem, ich habe halt Gefühle ohne Ende. Ich stecke dann immer in eine Beziehung, stecke ich Gefühle. Okay, aber es geht nicht nur um dich in einer Beziehung, es geht auch um den anderen. Und die andere hat offensichtlich keine Gefühle für dich und hat sich darauf irgendwie nochmal eingelassen. Genau. Wieso ist es denn überhaupt nochmal dazu gekommen? Hast du das forciert oder ist es von ihr ausgegangen? Ja, ich bin hingegangen und habe ihr meine SMS geschrieben, wie es ergeht. Und dann schreibt sie zurück, ja, mir geht's ganz gut. Und dir, und dann habe ich geschrieben, ob sie einen Freund hat. Da hatte sie noch, bis Anfang April hatte sie einen Freund. Ja, verstehe, und also du hast die Initiative ergriffen. Ja, genau. Und du hast sie auch ein bisschen bedrängt und nach dem Motto, komm, lass uns doch nochmal treffen und nochmal versuchen und so. Ja, ich habe mich mit ihr getroffen, einfach mal mit ihr nochmal zu reden. Ne? Und dann hat es halt nochmal gefunkt. Dann kam nochmal alles hoch von früher, weil wir hatten damals Liebe auf den ersten Blick. Ja. Und ja, das Gleiche dann halt wieder. Jetzt sagst du mir gerade, da ist eine Psychologin schon an Bord bei dir. Das bedeutet, dass du das Problem so ernst nimmst mit der Eifersucht, dass du dir da schon Hilfe geholt hast, professionelle Hilfe. Ja, genau, bloß halt das Problem ist dann bei der Psychologin ist das Problem, da muss man immer lange auf einen Termin warten. Also das vor 8 Wochen kommt man ja leider nicht an die ran. Und wie oft warst du denn schon bei der? Wie oft warst du denn schon bei der? Bestimmt schon knappe 16 Mal. Ach so, und dann dauert das immer zwischendurch so lange, bis du wieder ankommst? Ja, das ist das Problem. Das ist eine Integration vom Krankenhaus. Und das ist das Problem. Die hat halt so viele Termine dann pro Tag. Verstehe. Die wenigen Male, oder wenige Male sind es nicht, die Male, die du jetzt schon bei ihr warst, hast du das Gefühl gehabt, dass dir das was gebracht hat? Ja, das bringt auf jeden Fall schon viel. Aber auf der einen Seite, wenn ich dann wieder eine Beziehung anfange, ich habe immer höllische Angst. Ich habe Angst und Verlustängste schon vor der Beziehung, Angst, die schon wieder zu verlieren innerhalb an anderen Menschen. Und das mache ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mich damit auch selbst ganz, ganz, ganz nervig kaputt. Kann ich mir vorstellen, Daniel. Insofern ist der Schritt da in die therapeutische Richtung schon genau der richtige. Vermutlich wirst du das mit eigener Disziplin oder so gar nicht schaffen, dich da rauszuholen, sondern da brauchst du eine Korrekturhilfe von außen, von deiner Psychologin. Also wenn ich wünsche mir halt wirklich nur im Leben wirklich eine Frau, die ehrlich ist, die treu ist, die romantisch ist, die einfach weiß, was sie will, die mit ihren eigenen Beinen im Leben steht. Klar, aber das wünschen sich alle. Das ist aber heutzutage schwer, das weißt du selber. Das natürlich. Ist heutzutage, aber das ist Wahnsinn. Wenn du jetzt schon so oft solche Fehler gemacht hast mit der Eifersucht und geklammert hast und den Mädels auf die Nerven gegangen bist dadurch, da kann man ja auch selbst draus lernen, da brauchen wir auch nicht unbedingt einen Psychologen für. Ein bisschen kann man auch selbst tun. Auf jeden Fall. Ja? Geh einfach mal so ein bisschen die Situation der letzten Male durch und nur unter dem Aspekt, wo habe ich, Daniel, einen Fehler gemacht? Und führe dir diese Fehler mal vor Augen und lern daraus für das nächste Mal. Ich glaube, das ist schon. Ich muss halt sagen, ich bin vielleicht auch manchmal wirklich das Unschuldslamm, klar. Ich gebe dazu, das heißt ja, ich eng eine Frau ja nicht ein, ich lasse einer Frau ihre die Freiheiten auf jeden Fall. Bloß halt, wenn ich merke, dass ein Kerl was von meiner Freundin will, dann habe ich Angst, dann heule ich nachts und ich kriege auf der Arbeit nichts mehr hin und dann werde ich frech zu meinen Eltern und dann habe ich mit meinen Eltern den größten Ballaber zu Hause. Aber dann sagen die, ist es nicht entscheidend, ob ein Mann was von deiner Freundin will, sondern was deine Freundin will. Wenn die dir sagt, pass mal auf, ich halte zu dir und ich stehe zu dir, dann ist das völlig egal, was der Typ will. Irgendein Typ will, weißt du? Klar, bloß halt manchmal gibt man dann halt so schnell nach, das ist das Problem. Und ich habe bis jetzt immer Freundinnen gehabt, die haben sich schnell um den Finger wickeln lassen. Ja. Daniel, also diese Richtung da mit deiner Psychologin finde ich schon mal ganz gut. Ich möchte trotzdem, dass du nur mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht gibt es noch irgendeine Idee, dass du ein bisschen zeitnah versorgt wirst von einem Therapeuten. Auf jeden Fall. Ansonsten musst du was tun, das tust du auch schon und versuch auch selbst dich, soweit du es schaffst, selbst zu korrigieren, dass du aus deinen eigenen Fehlern lernst. Das ist das einzige Gute an Fehlern, dass man darauf lernen kann. Genau, und jetzt habe ich eben auch mit deinem Kameraden nochmal drüber geredet. Jetzt habe ich auch eine kennengelernt für eine Beziehung eventuell, mit einer Beziehung aufzubauen. Die kommt aus Mönchengladbach. Das ist eine Fernbeziehung. Ich komme aus dem Saarland. Und da geht bei mir da genau, da habe ich schon wieder genau die gleiche Angst. Die in Mönchengladbach, ich im Saarland. Das sind Unterschiede von fast 4 Stunden. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das nervig schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du ja vielleicht gleich mit meiner Psychologin, mit der Simone, auch nochmal ein bisschen vertiefen. Werde ich machen. Wir rufen dich nochmal an, Daniel. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Tschüss, dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade mal ein bisschen rumgezappt sein durch die Radio- und TV-Kanäle. Wir sind wieder da aus unserer kleinen Osterpause. Ich freue mich sehr, dass ihr auch da seid und uns jetzt wieder entdeckt habt. Wir sind heute ganz frei und offen für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir hier sprechen wollt, im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 5050, die übliche Telefonnummer, und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Und wenn ihr e-mailt, bitte in eure Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben. Hier ist Rebecca. Rebecca ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Rebecca. Schön, Hallo. Dass du da bist. Ja, danke schön. Über was reden wir? Ja, und zwar, also habe ich eine Internetbekanntschaft gemacht. Also im Dezember 2008 war das. Da haben wir uns kennengelernt. Und ja, ich habe mich mit dem im Januar dann getroffen. Also wir haben uns vorher schon geschrieben, dass wir uns lieben und alles. Habt ihr euch schon geschrieben? Ja. Was ist denn das für ein alberner Quatsch? Ihr habt euch noch gar nicht gesehen und ihr... Ja, so macht man das halt heutzutage. Ach. So, ja, naja. Ja, so war das auf jeden Fall. Und dann habe ich mich auf jeden Fall am 17. Januar mit dem getroffen. Ja. Und ja, dann sind wir halt zu mir gefahren im Zug. Und wohnt der weit weg von dir? Im 280 Kilometer Zug. Ja, ist ja schon ganz... Ja, und ich habe den halt abgeholt, und weil der circa kein Geld hat. Und ja, dann habe ich ihn abgeholt bei sich zu Hause. Und dann sind wir halt zu mir gefahren im Zug. Und ja, bei mir hier hat er halt gesagt, dass das alles charakterlich für ihn nicht passt. Aber was der mir alles vorher geschrieben hat, ich wäre seine Prinzessin und was weiß ich alles für ein Scheiß. Und da haben wir es, von wegen ich liebe dich. Ja. Ne? Und dann hat er mich halt persönlich gesehen und ja. Keine Fotos vorher ausgetauscht? Gefühle, wie bitte? Keine Fotos vorher ausgetauscht? Doch, schon. Doch. Aber ja, anscheinend war ich ihm dann etwas zu dick. So. Ja. Und, ja. Wie hat er, war, hat er das gesagt, als er dann bei dir war? Nein, das war es ja gerade. Er hat es einfach nicht gesagt. Er hat gemeint, es wäre mein Charakter, es würde alles nicht passen. Verstehe. Das würde charakterlich nicht zusammenpassen. Und, ja, ich habe ihn dann rausgeschmissen daraufhin. Und, ja, habe ihn schwarz nach Hause fahren lassen, weil er wollte, dass ich ihm die Zugfahrt nach Hause noch bezahle. Und ich habe ihn dann halt schwarz nach Hause fahren lassen. Ja, richtig und, so. Ja. Finde ich konsequent. Richtig. Wie alt ist er denn? 20. 20, ja. Mhm. Und dann? Ja, dann, ich habe mich halt in ihn verliebt, aber richtig stark. Und er hat halt daraufhin den Kontakt abgebrochen. Ja. Und seitdem, seit diesem Treffen geht mein Leben eigentlich so ziemlich den Bach runter. Moment mal, Rebecca. Nachdem der zu dir nach Hause ging, wohnst du übrigens alleine oder bei deinen Eltern noch? Bei meiner Mutter. Okay, ich. Der kam zu euch nach Hause. Ja. Der sitzt da bei dir im Zimmer. Richtig. Und sagt zu dir, nee, die Charakter stimmt, das stimmt so nicht. Ja, er hat so lächerliche Gründe aufgeführt, von wegen, ich hätte auf die Straße gespuckt und ich hätte ihm nichts gekocht und deswegen würde eine Beziehung keinen Sinn machen. Wie lange hat das denn gedauert? Wie lange war der bei dir in der Wohnung, bis er dann gesagt hat, du bist es doch nicht? Ja, also wir haben uns um 14 Uhr getroffen. Ja. Und dann habe ich ihn so um 1 Uhr nachts rausgeschmissen. Also ein paar Stunden nur, im Prinzip. Ja, richtig. Aha. So, dann hast du ihn rausgeschmissen, weil der gesagt hat, du passt mir nicht und du bist so. Er hat dir einfach nur zu mir gesagt, ins Gesicht gesagt, du bist mir einfach zu fett. So. Ja. Punkt. Dann, das halten wir mal fest. Der hat zu dir gesagt, du bist zu fett. Nein, hat er nicht. Nein. Hätte er es einfach mal gesagt, aber er hat es einfach nicht gesagt. Er hat irgendwelche nichtigen Gründe aufgeführt. Naja, aber die Gründe sagen ja auch, ich habe keinen Bock auf dich. Ja, richtig. Ne? Überschrift über die Gründe, ich habe keinen Bock auf dich. Ja, das so, stimmt. Und jetzt? Und jetzt hast du Liebeskummer? Ja. Bist du denn Jack? Ja, wahrscheinlich. Na, hör mal. Ich habe am 18. März probiert, mir das Leben deswegen zu nehmen. Ach, Rebecca. Ja, es ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Nee, aber ganz im Ernst jetzt mal. Wenn dir jemand so eine Abfuhr erteilt und sich auch so blöd dir gegenüber verhält, wie kann man sich denn dann, wie kann man denn dann immer noch so Gefühle für denjenigen haben? Ja, der Typ, der, Der geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich denke Tag und Nacht an den. Ich träume von dem immer noch nach 3 Monaten. Warum? Erstmal Butter bei die Fische. Was? Also erstmal war der optisch, also wirklich, wenn ich mir einen Traumtypen malen müsste, dann wäre das wirklich mein absoluter Traumtyp. Okay, da kann man da... Das ist für mich nun mal auch wichtig. Klar, ist wichtig, aber Traumtypen... Ja. Und okay. Auch vom Humor her, es hat einfach, für mich hat das gepasst. Ja, aber das hat ja eben nicht gepasst. Ja, für ihn nicht, für mich schon. Ja, aber wenn es für ihn nicht passt, passt für dich auch nicht. Wenn es für ihn nicht passt, heißt das ja, Rebecca, du gehst mir am Dings vorbei. Ja. Ne? So heißt das ja. So, und das muss man dann ja, man darf sich ja nicht so wild in so eine Verliebtheit hineinsteigern. Ja, das mache ich aber. Ja, aber du musst ja dagegen halten, Mensch. Ja, ich kann aber nicht dagegen. Doch, halten. Das kann man schon. Mein Leben läuft total aus dem Ruder. Nein, kann man schon. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn man sowas hat. Ich habe da volles Verständnis für, glaubst du mir wirklich. Ich wirklich. Ich bin auch schon gegen dicke Mauern gerannt. Okay. Wirklich, aber volle Kanne. Und bin auch 10-mal dagegen gelaufen, bis ich es endlich kapiert hatte, nee, der nicht. Ja. Die andere Person will dich nicht, Punkt. Das muss man sich wirklich ganz, ganz konsequent immer wieder eintrichtern. Der will dich nicht. Ja, der will dich nicht. Ich habe es probiert, wirklich. Dann musst du es weiter probieren. Was bleibt dir denn anderes übrig? Ja, mir bleibt einfach nichts anderes übrig. Jetzt sag mir mal, das haben wir gerade so verlacht oder so, wir sind da so flapsig drüber gegangen. Du hast versucht, dir das Leben zu nehmen? Ja. Wie? Also ich bin nach dem Date mit ihm bin ich in psychiatrische Behandlung gegangen, weil ich einfach überhaupt nicht mehr klar kam. Das hört sich lächerlich an, aber ich kam einfach überhaupt nicht mehr klar. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte Angst vor meinen Träumen. Keine Ahnung, dann bin ich in psychiatrische Behandlung gegangen, habe da halt von Schlafstörungen erzählt. Die haben mir Schlaftabletten und Antidepressiva verschrieben. Die habe ich halt gehortet bis zum 18. März, 2 Monate. Und habe die dann alle geschluckt. Und wer hat dich gefunden? Meine Cousins. Deine Cousins? Deine Mutter nicht? Das war's ja noch. Ich bin mit den Tabletten-Intos runter zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, ich habe 130 Tabletten geschluckt. Dann hat sie gesagt, ja, dann leg dich oben schlafen, das ist das Beste für uns alle. Ja. Die hat es dir nicht geglaubt? Natürlich hat sie es mir nicht geglaubt, ja, aber ja. Das sagt man doch nicht. Also. Nee, das sagt man wirklich nicht. Aber das war wahrscheinlich so absurd für die, dass die das gar nicht ernst genommen hat. Ja, sie war immer wieder sternhagelvoll. Ach so, die Alkoholikerin, deine Mutter. Ja. So. Sag mal, wenn dich sowas so umhaut, also so nochmal zu den Schlaftabletten, deine Cousins haben dich gefunden. Ja. Du bist dann in ein Krankenhaus gekommen? Ja, auf die Intensivstation, Magen ausgepumpt. Dann war ich einen Tag auf der Intensivstation. Am nächsten Morgen kam dann mein Psychologe. Ich bin halt aufgewacht, also er hat mich aufgeweckt, hatte halt nur gemeint, das würde hätte enorme Kosten verursacht und was würde ich denn für einen Scheiß machen, so nach dem Motto. Also weiß ich nicht, was das für ein Psychologe ist. Aber dir ging es dann körperlich danach wieder, hast du dich berappelt. Es ist alles in Ordnung wieder. Also körperlich auf jeden Fall. Weißt du, Rebecca? Ist denn danach dann noch irgendwie eine psychologische oder psychiatrische Behandlung eingeleitet worden? Nein, gar nicht. Ich habe jetzt nur so eine richterliche Betreuerin bekommen. Ach so. Also da war der Richter da, weil wegen Zwangseinweisung. Aber ich habe halt mit dem normal gesprochen. Der hat gesagt, das ist eigentlich nicht nötig, dass ich in die Psychiatrie komme. Rebecca, weißt du was? Ich denke, wenn ich das gerade höre, so zwei Sachen. Das erste ist, der ist es nicht wert, um Himmels Gottes Willen, dass du dein Leben verlierst. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist feige, was du da gemacht hast. So darf man sich nicht davon stehlen. Und das dritte ist, es ist eigentlich schlimm, was du gemacht hast, weil du jung bist und du dein Leben nicht einfach so wegschmeißen darfst. Ja. Ne? Das Leben ist so wertvoll. Das Wertvollste, was wir haben, ist keine besondere Weisheit, aber es ist so. Ja. Das mag sein. Wenn dich das so umhaut, wie war denn das früher bei anderen Beziehungen? Ich hatte bis jetzt eine richtige, mit dem war ich 3 Jahre zusammen, der hat mich geschlagen. Der war psychisch krank, der war richtig psychisch krank. Der, wenn wir Streit hatten, ist der hier rumgerannt und hat sich in den Körper gehackt mit einem Messer. Also auch keine schönen Erfahrungen bisher gemacht mit Männern. Der hat mir alles verboten, ich durfte gar nichts mehr, der hat mir Freunde verboten, ich war nachher nur noch alleine isoliert mit ihm. So, und dann kommt deine Mutter hinzu, die Alkoholikerin ist. Das ist dann auch kein leichtes Leben für dich. Ja. Insofern bist du ja schon belastet und ziemlich angeschlagen, so von allen Seiten. Richtig. Insofern kann ich... Mein Vater hat sich umgebracht im Januar 2008. Ja. Dann kann ich das auch schon eher verstehen, dass dich das so umhaut. Hm. Ja. Was machst du so? Bist du Schülerin noch oder Studentin oder... Ich mache momentan gar nichts. Warum? Also ich habe Abitur. Ja. Und ja, momentan habe ich mir sowas wie eine Auszeit genommen. Ja. Ja. Wie lange ist die Auszeit jetzt schon? Ja, seit letztes Jahr Mai. So lange schon? Ja. Hast du Pläne? Nein. Aber Pläne sollte man immer haben. Ja. Aber. Weißt du warum? Weil Pläne einem helfen. Aber wenn man Pläne hat, kommt man auch voran. So? Ich habe momentan ziemlich viel mit der Polizei zu tun und ja, da muss ich erstmal meine Sozialstunden abarbeiten. Polizei, weswegen? Weil ich einen Amoklauf im Internet angekündigt habe. Ach, Rebecca, das kommt ja immer doller mit dir. Ja, es ist wirklich, ja. Das hast du gemacht, einfach so? Ja, am 18. Februar. Das hat sich alles so gehäuft. Also, das klang gerade am Anfang so ein bisschen locker flockig witzig. Ja, im Grunde genommen ist die Situation verdammt ernst, ne? Ja. Denn dir geht es nicht gut, das merke ich schon. Ja. Du bist psychisch sehr angeschlagen. Mhm. Mhm. Warst du denn überhaupt in deinem Leben schon mal so richtig in einer therapeutischen Behandlung? Ja, also das erste Mal im März 2007, aber immer nur so etappenweise. Also die haben mich dann immer mal für einen Tag, für zwei Tage stationär aufgenommen. Und dann habe ich mal wieder abgebrochen, bin ich mal wieder hin und... Ich glaube, Rebecca, dass das Beste wäre für dich. Damit du ein bisschen stabiler wirst und dich in den Griff kriegst. Ja, nur das Problem ist, ich blocke wirklich bei jeder Person ab. Ich hatte das Gefühl, dass du überhaupt nicht abgeblockt hast gerade. Ja, wenn ich mit jemandem am Telefon spreche, nicht, aber im realen Leben, ich blocke bei jedem ab. Das ist der einzige Mensch, der mir wirklich was bedeutet, ist meine beste Freundin. Ja, aber ansonsten bedeutet mir niemand was. Okay, aber du musst, gib allem doch mal eine Chance. Vielleicht triffst du ja auf einen guten Typ und eine gute Frau als Psychologen, wo du denkst, gar nicht so schlecht, mit dem kann man ganz gut reden. Gib den Dingen doch einfach mal eine Chance. Sonst drehst du dich im Kreis und dir geht's schlecht. Und es endet auf der Intensivstation, wie wir es jetzt schon hatten. Ja, das kann gut möglich sein. Also ich finde, dass du das auf jeden Fall einleiten solltest, dass du in eine gute Therapie kommst. Ich würde dich von meiner Psychologin beraten lassen, was für eine Art von Therapie vielleicht in deinem Fall gut ist. Da gibt es ja auch tausend Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist so was, was ich dir so von mir so auch sagen kann. Du hast Abitur, sagst du. Mhm. Dann würde ich trotz allem mal versuchen, mir mal so einen kleinen Plan zu machen. Was fände ich cool, was ich vielleicht studieren könnte oder was ich lernen könnte. Ich würde gerne Deutsch und Englisch auf Lehramt studieren. Ja, da haben wir doch schon was. Ja, aber... So, Deutsch, Englisch auf Lehramt. Mhm. Das ist eine ganz solide Sache, die kann man mit Abitur gut angehen. Mhm. So, und dann würde ich mir an deiner Stelle so einen kleinen Plan machen, welche Schritte nötig wären, um irgendwann dann auch da mit dem Studium zu beginnen. Weil das ist für dich immer, jeder Schritt, den du dann dahin schaffst, ist ein Erfolgserlebnis für dich. Und das macht dich selbstbewusster und stärker. Ja. Und irgendwann bist du im Studium drin und dann machst du da auch wieder dann immer eine Etappe weiter. Und wenn es auch mal einen Rückschritt wieder gibt, ist auch egal. Haben wir auch alle erlebt. Okay. Aber es muss ein bisschen vorangehen. Du musst dir Ziele setzen, kleine Ziele, nicht Riesenziele. Aber ich bin ja schon mal froh, dass du sagst, Lehramt so und so, das würde mich interessieren. Ja. Das heißt, du interessierst dich für Sprache? Ja. Das ist doch super. Für Literatur? Ja, schon. Auch? Ja. Das sind doch alles tolle Sachen. Ja. Und du bist nett. Ja, so. Kann sein. Ja, das sind doch schon mal dicke Funde, mit denen man wuchern kann. Und klug und schlau bist du wahrscheinlich auch. Möglicherweise, so. Ja. Da musst du auch mit dem Teufel zugehen, wenn die Kurve nicht kriegst. Ja, okay, ja. Also, meine Psychologin berät dich jetzt noch ein bisschen. Okay. Ich fände gut, wenn du das einleiten würdest. Okay. Und erkundige dich mal mit Studienplätzen, wie man sich anmeldet, wo man sich anmeldet, Wartezeiten und so weiter. Und dann geht es ganz einfach an. Okay. Dann bewirb dich um einen Studienplatz in einer Stadt, wo du gerne sein möchtest. Und das ist dann das nächste Ziel, das zu beginnen. Ja. gut. Liebe Rebecca. Dankeschön. Ich hoffe sehr, sehr, dass du schaffst. Ja, dankeschön. Alles Gute von Herzen. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's schon mit dem, mit wem? Mit Sebastian. Sebastian ist 21. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Sebastian. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um Spielen. Was spielst du denn? Ja, Automaten. Ganz extrem, ganz schlimm. Wie lange schon? Ja, seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich. Oh, war ja, so lange. Ja, es hat angefangen mit 14, wo ich ein bisschen Geld verdient habe für mit dem Zeitung austragen. Ja. Und wurde dann immer extremer. Immer mehr Geld, immer mehr gespielt. Wie viel Geld hast du über den Daumen gepeilt, schon verspielt? Oh Gott, kann ich dir gar nicht aufzählen. Ich weiß es nicht. Reden wir über 10.000, 20.000, 50.000? 20.000. Mhm. Hast du Schulden? Ja. Wie viel? 8.000 Euro. Bei wem? Bei der Bank und bei verschiedenen Leuten. Ja. Und bei auch Personen, die nicht auf Spaß machen, wenn man sich von denen Geld leiht. Ich verstehe. Und der ausschlaggebende Grund, warum ich heute angerufen habe, ist, weil ich heute mein Gehalt aufs Konto bekommen habe und bis vor einer Stunde dann noch in der Spielothek war und meinen ganzen Monat noch verzockt habe. Boah, wie viel sind das? Bitte? Wie viel ist das? Das waren, also heute habe ich aufs Konto bekommen 700 Euro. Ja. Und die sind futsch. Was arbeitest du denn? Ich arbeite bei der Deutschen Post als Paketzusteller. Ah ja. Also ich bekomme zweimal im Monat Gehalt und es ist jedes Mal, ist es nach ein paar Stunden weg. Wie lebst du denn dann? Von was lebst du? Ich habe das Glück, dass ich noch bei meinem Vater wohne. Mhm. Aber mit dem habe ich auch eine Vereinbarung getroffen, dass ich eigentlich 300 Euro im Monat ihm gebe. Ja. Da finde ich auch immer wieder Ausreden, dass ich darum rumkomme. Weiß der denn, was du tust? Nein. Nee, der weiß das nicht. Aber der muss sich doch wundern. Du hast einen Job, wo das Geld bleibt. Was denkt der sich? Ich habe immer wieder was Neues gefunden, dass ich jemand anderen Geld geliehen habe, um dem aus der Scheiße zu helfen. Aber der muss doch allmählich auch misstrauisch werden, oder? Also er wusste von Schulden, das habe ich ihm gesagt, die ich aber angeblich bezahlen wollte. Deswegen hatte ich nie Geld. Mhm. Aber ich habe immer alles verzockt. Und Domian, ganz ehrlich, das ist ganz schlimm und ich habe tierische Angst, dass ich irgendwie kriminell werde, weil es nimmt kein Ende. Und du hast wahrscheinlich auch Angst, einen auf die Nase zu kriegen, ne? Zum Beispiel. Ja, wenn du sagst, du hast es bei dir bei Leuten geliehen, mit denen nicht zu spaßen ist. Ja, also es sind zwei Leute, die auch Druck machen und die ihr Geld sehen wollen. Und das sind auch Leute, die, ja, wie gesagt, ne? Mhm. Wie viel schuldest du diesen Leuten? Also einem 2.500 Euro. Ja. Und dem anderen 1.200 Euro. Und der Rest ist dann Bankschulden? Der Rest ist Bank und ja, da mal ein 100er, da 200 Euro. Ja. Ja, und das hat sich dann alles gehäuft, ne? Seit und ich habe auch schon Mist gebaut, um mein Geld zu bekommen. Was denn? Ja, ich habe auch schon ein bisschen Geld auf der Arbeit unterschlagen. Das hat mir auch große Probleme gebracht, da wurde ich auch gekündigt. Ach, das ist rausgekommen? Mhm. Das ist auch alles momentan. Also du gehst am Abgrund gerade. Also du, Mann, ich bin dir ganz ehrlich, ich hoffe, ich bin kein dummer Mensch. Ja. Und ich gehe davon aus, dass ich eine gewisse Intelligenz habe, aber ich sage mir immer wieder, warum tust du das? Mhm. Weil das vom Logischen her überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, natürlich nicht. Das ist eine Sucht, das ist eine Krankheit, das du aber hast. Das wird immer schlimmer. Ja, natürlich. Wie viele Stunden verbringst du am Tag in der Spielothek? Ja, also kommt drauf an, wie viel ich gewinne, ne, und verliere. Zum Beispiel heute, ich habe die ganzen 700 Euro heute verzockt, Domian. Das ist, ich hab Feierabend, geh zur Bank, hol das ganze Geld ab, sag, du spielst um 50, dann werden es 100, dann werden es 200 und dann ist alles weg. Bis vor einer Stunde. Wie lebst du sonst? Hast du eine Freundin? Ja, mit der ist auch jetzt vor zwei Wochen auseinandergegangen. Wusste die denn Bescheid? Teilweise. Ich habe ihr das wir waren 2,5 Jahre zusammen. Ja. Ich habe ihr das vor einem Jahr gesagt, dass ich da ein Problem mit habe. Aber habe ihr dann auch ins Gesicht gelogen, dass ich das im Griff hätte und... Also im Klartext heißt das für mich, dass du seit Jahren so jonglierst, lügst, da etwas, etwas darstellst, was gar nicht so ist, dich hier irgendwie raus fuschst und so weiter. Das ist alles alles eine Fassade. Alle Leute denken, ich habe ein solides Leben und stehe auf beiden Beinen. Dabei bin ich ein spielsüchtiger Vollidiot. So, was macht man mit einem spielsüchtigen Vollidiot, der kurz vorm Abgrund steht und nur noch einen kleinen Titsch braucht und dann hängt er, dann kracht er runter? Was helfen. Ja, helfen. Das ist gut, das finde ich auch. Ich will mir selber ja auch helfen. Ich habe mir schon so oft gesagt, ich habe schon viel versucht. Ich habe mir immer versucht, selbst zu helfen. Hm? Aber es hat einfach nicht geklappt. Wie hast du dir denn versucht, selbst zu helfen? Ach, mit so, wahrscheinlich werden jetzt ein paar Leute drüber lachen, aber ich habe mir zum Beispiel ein Armband gekauft und habe gesagt, dieses Armband soll dir jetzt Kraft geben und zu jedes Mal, du trägst dieses Armband und das soll dir helfen, halt nicht zu spielen. Immer, das war ein Armband, was schwer war, wo ich merkte, dass ich es anhabe, und wenn ich es anhabe, habe ich mir immer gesagt, du spielst nicht. Dann habe ich es nach 2 Tagen abgenommen und bin spielen gegangen. Sind so kleine Tricks, wo man darüber schmunzeln kann, aber so schafft man es wirklich nicht. Ich habe einfach nur wirklich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe Angst, dass was ist, wenn es so weitergeht? Was ist in ein paar Jahren? Was ist, wenn ich selbst Miete zahlen muss oder so? Definitiv. Die Angst habe ich jetzt auch, so wie du sprichst. Ich habe auch die Angst, wenn du schon mal so ein bisschen was Krummes gedreht hast, dass du nochmal was tust, aus Not, aus Verzweiflung, um an die Kohle zu kommen. Und dann bist du in der Spirale drin. Und dann sitzt du irgendwann im Knast. Und rufst mich aus dem Knast an. Und so weit darf es nicht kommen. Warst du irgendwann schon mal bei einer Suchtberatungsstelle? Ich habe schon des Öfteren bei Telefonnummern angerufen und um Hilfe gebeten, aber war dann selbst dann irgendwie nicht in der Lage, diesen entscheidenden Schritt zu gehen. So, und da sind wir bei dem Punkt, Hilfe ist gut, aber man muss es selbst auch wollen, man muss selbst auch die entscheidenden Schritte machen, wie du es gerade gesagt hast. Also in deinem Fall, finde ich, sind 2 Sachen ganz wichtig. Der erste Schritt ist, du musst in eine therapeutische Behandlung wegen deiner Spielsucht. Du bist nicht der Einzige, es gibt tausende von Menschen, die spielsüchtig sind. Das ist eine anerkannte seelische Erkrankung. Und es gibt zahlreiche Therapieformen, wie man das schafft, darüber hinwegzukommen. Das zweite ist eine Schuldnerberatung. Ja, die brauche ich. Das stimmt. Die kann sich zumindest schon mal mit den offiziellen Schulden beschäftigen, die du bei der Bank hast und bei Freunden und so weiter. Aber das sind natürlich 2 radikale Schritte, die du jetzt gehen musst. Ich würde auch so gerne reinen Tisch machen, Domian. Ja, aber du musst es auch tun. Wir werden dir jetzt, gleich am Ende meines Gesprächs, wir werden dir die Telefonnummern und die Adressen an die Hand geben, wo du morgen hingehen kannst und dich morgen melden kannst. Aber da musst du es auch machen. Ich kann nicht für dich da hingehen. Und niemand anders soll es auch tun. Du musst es auch tun. Das heißt, du musst anerkennen, ich bin krank, ich habe eine Sucht, ich bin spielsüchtig. Ich bin ein 21-jähriger Kerl, der seit seinem 14. Lebensjahr spielsüchtig ist. Schwere Erkrankung. So, das bedeutet Therapie. Das andere heißt, ich bin 21 Jahre alt und habe so und so viel 1.000 Euro Schulden. Und ich habe Angst, mir kracht die Welt über dem Kopf zusammen. Helft mir. Ich bin aber bereit, mitzuarbeiten. Kriegst du auch eine Adresse an die Hand, aber du musst es tun. Ich wundere mich, dass du es noch nicht gemacht hast. Ja, weil ich mich immer wieder selbst entschuldige. Ich sage mir immer wieder... Ja, aber dir steht das Wasser bis zum Hals, wie ich das höre. Guck mal, wo ich mit meiner Freundin noch zusammen war, da ging es mir gut und dann habe ich das auch nicht gewollt. Dann gab es Probleme, dann bin ich abends da reingegangen und dann ging es mir gut, weil ich dann halt vor diesen doofen Automaten saß. Weißt du, da sind immer so Schrittpunkte in meinem Leben gewesen. Meine Mutter ist wo ich 11 Jahre alt war, ist meine Mutter verstorben. Dann viel Ärger mit dem Vater gehabt. Oma, viel getrunken. Dann Probleme da, Probleme hier. Damit habe ich mich immer selbst entschuldigt. Ja, das ist keine Entschuldigung, das ist eine Erklärung. Ja, aber dann Erklärung. Das ist eine Erklärung, dass es dahin geführt hat, aber das ist keine Entschuldigung oder keine Rechtfertigung, es weiterlaufen zu lassen. Da hast du recht. Das werden jetzt mal ganz grob psychologisiert, werden sicher die Ursachen da zu finden sein. Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich so heute zu deinem Vater? Ja, also ich habe meinen Vater... Also wenn ich ihm das sagen würde, würde er sehr enttäuscht sein. Ich habe auch schon sehr viel, also ja gut, ich habe meinem Vater auch schon ganz viel Geld gestohlen wegen dem ganzen Müll. Das ist auch sehr schlimm, den Vater zu bestehlen. Das deswegen habe ich auch Angst, mein Vater hat einmal eine gewisse Summe X vom Konto abgebucht, um sich davon ein Auto zu kaufen. Das lag 2 Tage im Schlafzimmer und davon habe ich dann 2.000 Euro genommen. Und was dachte er, wo das Geld ist? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Und dann nach 2-3 Wochen hin und her, ein Riesentheater, habe ich ihm dann gesagt. Da musste ich ihm meine Bankkarte geben und dann hat er mich ein Jahr kontrolliert. Hm. Aber durch meine ganzen Lügen hat er mir dann wieder vertraut. Hm. Und dann ist alles wieder von vorne angefangen. Ja, aber das Vertrauen ist angeknackst. Ja, extrem. Ja. Weißt du, was zu deinem neuen Leben auch gehören muss, Sebastian? Neben der Therapie, neben der Schuldnerberatung? Ehrlichkeit. Ja. Deinem Vater gegenüber auch. Allen gegenüber. Allen ich gegenüber. Ich bin jeden am Belügen. Ja, natürlich, klar. Aber ich rede erstmal mit dem Vater. So schmerzlich das für den ist. Aber du musst alles auf den Tisch legen. Du musst alles radikal auf den Tisch legen. Und wenn der dich rausschmeißt, erstmal, dann ist es so. Wenn der aber sieht, dass du willens bist, dass sich was verändert, wenn du dem sagst, pass auf, so ist es, aber ich habe hier schon eine Therapie eingeleitet, ich gehe da zur Schuldnerberatung und so weiter, könnte es ja sein, dass er das zumindest respektiert und anerkennt. Du darfst nicht auf den Tisch legen und jammern nur. Du musst auf den Tisch legen und sagen, so und so ist es. Ich bedauere das, aber ich will die und die Schritte jetzt gehen. Ich habe nur Angst vor den Folgen, weil ich momentan einfach eigentlich das alles habe, was ich habe. Nein, du hast gar nichts, Sebastian. Du hast einen Scheißdreck im Moment. Du hast gar nichts, du hast nur Angst im Prinzip. Das, was du jetzt hast, ist überhaupt nichts wert. Das Leben, was du jetzt führst, ist gar nichts. Ist nur verbunden mit großer Angst, dass du noch mehr abstürzt und dass es schlimmer wird. Du kannst überhaupt nichts verlieren. Du kannst letztendlich nur gewinnen. Diese ersten Schritte, die du jetzt gehen musst, die sind schon hart, das ist mir schon klar. Aber es gibt keine Alternative. Die Alternative ist Kriminalität, Knast. Kriminalität, Knast, das ist so. Das kann vielleicht eine Weile gut gehen, es geht vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre gut und dann hängst du drin. Und dann da wiederum rauszukommen, ist um ein Vielfaches schwieriger als jetzt. Jetzt ist es noch machbar. Es ist auch schon alles sehr schwierig, aber es ist noch machbar. Ich kann dir da nur so zureden, Sebastian. Ja, ich weiß selber, ich versäume mein ganzes Leben. Ja. Ich hab eine Chance, jetzt im Sommer eine Ausbildung zu beginnen und was Gescheites zu lernen. Ja. Und habe eigentlich ein sehr korrektes Umfeld. Ja. Aber ich versäume das alles selber. So, weil das ist doch schon mal ein guter Schritt, dass du das so einsiehst. Aber bringt nichts, wenn ich wieder in die Spielbude gehe, ja. Bitte? Das bringt aber alles nichts, wenn ich immer nein, jeden nein, Tag nein, mein Geld verzocke. Nein. Das wollte ich gerade sagen. Die Einsicht allein reicht überhaupt nicht. Es muss zu der Einsicht immer noch ein Schritt folgen und immer wieder ein weiterer Schritt. Sonst geht es immer so weiter. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich kann dich nur ermutigen, das zu tun, was ich hier gerade gesagt habe. Du kriegst jetzt von uns noch die Sachen an die Hand, die du morgen umsetzen musst. Ich werde es dir versprechen, du, Mann, in allen Ehren. Weil ich super dankbar bin, dass es so ein Team bei euch gibt. Können wir mal was vereinbaren? Gerne. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt fast Ende April. Wir gehen so Ende Juni in die Sommerpause. Mhm. Ich würde gerne vor der Sommerpause mit dir nochmal sprechen. Sagen wir mal so Mitte Juni. Können wir gerne machen. So in 2 Monaten. Ja. Und da möchte ich schon ein paar Ergebnisse hören. Bis dahin muss schon einiges geschehen sein. Ja? Das werden wir so machen, doch. Ja, das ist ein sehr guter Anhaltspunkt, dass ich bis dahin das alles auf die Reihe kriege. Ja. Aber das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht leere Versprechungen. Ich meine das ernst. Ich möchte mit dir nochmal reden, so 20. Juni um die Kante, weiß ich, irgendwo darum. Hm? Doch. Ich habe auch keine Kraft mehr. Das ist alles so sinnlos. Mhm. Ich gehe abends ins Bett mit Kopf- und Bauchschmerzen und in meinem Kopf, ja, da spielen sich Sachen vor, wie kommst du an Geld, ne? Ja, deswegen sage ich ja, dein Leben, was du jetzt führst, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Das ist traurig. Aber du hast die Chance. Du hast die Chance. Nutze sie. Pack sie an. So, Sebastian, jetzt rufen wir dich gleich mal an wegen der Infos. Das heißt, Simone ruft dich an, meine Psychologin, und wir beide unterhalten uns wieder im Juni. Ich weiß genau, wer das ist, Sebastian. Wir werden dich anrufen. Okay? Dann brauchst du nicht hier irgendwie endlos versuchen. Wir werden dich anrufen und dann einen Termin hier für die Sendung vereinbaren. Okay? Ich werde dir versprechen, wirklich alles zu tun, was in meiner Macht steht, wirklich ganz ehrlich. Okay, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Dann wünsche ich dir viel Glück und viel Kraft für die nächste Zeit schon mal. Jo, Domian, ich danke dir von ganzem Herzen. Sehr gerne, du legst auf, wir melden uns. Okay. Tschüss. Schönen Abend noch. Jo, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Nummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst in die Mail nicht eure Telefonnummer reinzuschreiben. Wir machen weiter mit Sonja und Sonja ist 38. Guten Morgen, Sonja. Hallo. Hallo, Sonja. Hallo. Um was geht's bei dir? Mein Mann ist vor einem Monat tödlich verunglückt. Was ist passiert, Sonja? Der ist auf einer Autobahn, die sich dann vierteilt, in die Mitte einfach in so eine Baumgruppe reingefahren. Hat sich überschlagen und ist ausgebrannt. Ist er direkt dann am Unfallort verstorben? Ja. Ja. Mhm. Vor einem Monat, sagst du, war das? Ja. War er alleine im Auto? Ja. Das Schlimme war, diese Autobahn ist normal sehr gut befahren und genau an diesem Abend hat es keiner mitgekriegt. Erst als das Auto gebrannt hat, hat es einer von der Gegenfahrbahn gesehen und die Polizei angerufen. Und ich bin am nächsten Tag hingefahren und dann habe ich seine Schlüssel. Also an dem Abend kam noch die Polizei und hat mich nach dem Kennzeichen gefragt. Ja. Und ich habe noch aufgemacht, weil mein Mann war Automechaniker, der hat gern was getrunken. Ich habe dann noch so Witze gemacht, Nina, haben sie ihn endlich mal erwischt? Und dann sagen sie so, nee, setzen sie sich mal hin, können sie uns das Kennzeichen von ihrem Mann geben? Hm. Dann habe ich denen das Kennzeichen gegeben und haben sie gesagt, die hätten halt, also er wäre wohl gestorben, hm, ausgebrannt. Die Tatsache, dass das doch recht spät jemand gesehen hat, heißt, ja, dass man hätte ihn eventuell retten können. Ja. Das schon. Hm. Schon krass, ja. Zumal das ständig befahren ist, diese Autobahn ist immer befahren und gerade freitags. Hm. Und es war ja nicht spät, es war ja 9:30. War dein Mann zu schnell gefahren? Das weiß keiner. Das weiß die Polizei hat auch keine Ermittlungen mehr gemacht, weil er halt ziemlich verbrannt war. Musstest du ihn identifizieren? Nein, musste ich nicht. Ja, die wollten mir auch die Fotos nicht zeigen. Die haben gesagt, ich soll mir das lieber nicht angucken. Mhm. Die wollten halt einen Strumpf und eine Zahnbürste von ihm haben. Was wollten sie haben, eine? Ein Strumpf und seine Zahnbürste. Ja. Um diese DNA zu ermitteln. Genau, ja. Mhm. Ja. Habt ihr Kinder, Sonja? Ja, wir haben einen Sohn, der ist 7. Ja. Wie hast du dem Jungen das erklärt? Das war auch mein Fehler. Ich habe ihm halt gesagt, dass der Papa verunglückt ist. Und meine Eltern leben in Slowenien, die sind einen Tag später gekommen. Und dann sind wir an die Unfallstelle gefahren. Und der Kleine war halt dabei, ja. Mhm. Er ist halt so eigentlich ganz normal, nur manchmal kommen halt so Sprüche von ihm. Und dann sagt er dann halt, Mama, warum machen wir uns nicht beide tot? Dann sind wir beim Papa. Ja, und ich war halt am nächsten Tag gleich an der Unfallstelle. Und da habe ich dann seine Schlüssel gefunden, die Hausschlüssel, seine Tasche, seine ganzen Werkzeuge, alles lag da rum. Das lag da immer noch. Mhm. Ja. Wie war denn das dann mit dem Kind auf der Beerdigung? Der hat da gelacht. Ich meine, ich glaube, der versteht es noch gar nicht, was so passiert ist. Wir waren gestern am Grab. Ich habe ihm so neue Schuhe gekauft mit so Rollern dran. Mhm. Dann hat er die Schuhe so hingehalten und hat gesagt, guck mal, Papa, ich habe neue Schuhe. Mhm. Wobei das ja vielleicht sogar ganz gut ist, wenn er das so für sich erklärt und sich so weit zurechtbiegt, dass der Papa ihm zugucken kann. Und aber du lebst ja mit dem Jungen alleine jetzt. Ja. Und das heißt, er kriegt den ganzen Tag die Traurigkeit natürlich verständlicherweise von dir mit. Du kannst ja nicht immer Theater spielen vor ihm. Genau. Hm. Wie lange kanntest du deinen Mann, Sonja, vorher schon? Wir haben uns kennengelernt Ende 2000. Mhm. Und ich bin halt ziemlich schnell schwanger geworden. Und dann haben wir gesagt, komm, wir heiraten, bevor das Kind kommt. Ja. Wir haben im Juli 2001 geheiratet. Wie war eure Ehe? Nicht so einfach. Nicht so einfach? Nein, also ich habe eigentlich Schwiegermutter, die ziemlich bösartig ist. Die wollte dich nicht? Nein, die wollte keine Frau an seiner Seite. Hm. Auch die Frau vorher nicht. Das heißt, sie hat sehr intrigiert gegen dich? Oder? Ja, ja, gegen mich, ja, sehr, sehr. Wohnt die Schwiegermutter in deiner Nähe? Ja, so 10 Minuten mit dem Auto. Wie hat dein Mann sich denn dann verhalten? Hat er mehr zur Mutter gehalten oder mehr zu dir? Der wollte immer, dass es allen gut geht. Also mein Mann war ein herzensguter Mensch. Mhm. Der wurde auch von ihr ganz schlecht behandelt. Das heißt, er konnte sich auch nicht so richtig wehren gegen Nein. sie? Mhm. Nee, der hat es nicht geschafft. Ja. Wie hat denn die Schwiegermutter, die schlecht dir gegenüber all die Jahre war, wie hat die sich denn jetzt in dem Unglück verhalten? Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm? Ja, also meine Eltern sind ja aus Slowenien hergekommen. Die dann, ich war ja vorher bei ihr. Und mit seinem älteren Sohn war ich bei ihr. Hm. Wir saßen da so 2-3 Stunden rum. Uns hat überhaupt keiner beachtet. Ja, also wie immer. Und dann, als ich gegangen bin, hat dann eine Tante dann gemeint, naja, du wolltest dich ja sowieso scheiden lassen. Jetzt hast du es ja geschafft. Dann habe ich halt gesagt, ja, ihr müsst euch mal alle an eure Nase packen. Ihr habt ihn auch immer ausgenutzt. Ist das ein schlimmer Satz in so einer Unglückssituation? Ja. Eigentlich muss man dann ja zusammenstehen. Eigentlich schon. Und zusammenhalten. Ja. Genau. Die erzählt jetzt überall rum, dass mein Mann Selbstmord machen wollte. Wegen mir. Das heißt, diese Belastung, diese seelische Belastung hast du zusätzlich jetzt auch noch. Ja. Von dieser Frau. Mhm. Aber du hast ja keinen Kontakt mit der im Moment. Nee. Ich hatte auch vorher schlecht Kontakt mit ihr, weil sie halt schon immer so eklig zu mir war. Mhm. Hast du denn, deine Eltern leben in Slowenien, sagst du? Die sind jetzt wieder weg. Sie sind weg. Mhm. Hast du denn nahe Menschen hier, Freundinnen oder Verwandte? Ich habe Freunde, ich habe eine Schwester, die wohnt halt auch ein bisschen, schon so 20 Minuten mit dem Auto. Sind dir diese Menschen Hilfe oder? Ja, schon. Das schon. Aber dennoch ist der Schmerz so stark, dass man wahrscheinlich manchmal gar nicht weiß, wohin. Genau. Mhm. Ja. Weil die halt so schlimm ist. Intrigiert ohne Ende. Mhm. Auch zu dem älteren Sohn hat sie gesagt, dass sie ihm alles erzählen will. Und hält denn der ältere Sohn, also dein Schwager, hält der denn zu dir? Also sein älterer Sohn, ja, natürlich. Mhm. Ja, der hält zu mir, weil der war auch fast 2 Jahre bei uns. Ach so, der ältere Sohn von dem Schwager? Nee, von meinem Mann. Ach so, ich verstehe. Da gibt es noch einen Sohn aus einer früheren Ehe. Genau, nee, aus keiner Ehe, die waren nur so zwei. Ja. Mhm. Ja. Wie alt ist denn dein Mann geworden? 40. 40 Jahre alt. Mhm. Mhm. 40. So mitten im Leben, gesund und voller Pläne wahrscheinlich. Und genau. Niemals denkt man dann an so ein schweres Unglück. Nee. Mhm. Sache, der hat morgens noch meinen Sohn zur Schule gebracht. Mhm. Und abends kommt dann die Polizei ins Haus. Schon schlimm. Bist du noch berufstätig auch noch? Nein, ich war Hausfrau. Ja. Das ist ja das Schlimme. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich mal machen soll. Auch das kommt jetzt als Problem noch dazu. Ja, mhm. Genau. Wie verbringst du denn im Moment in diesem großen Schmerz deine Tage? Das ist schwer. Ich bringe halt meinen Sohn zur Schule, renne auf den Friedhof. Das ist schwer, wirklich schwer. Mhm. Das tut mir so leid, was du erlebt hast und was für ein Schicksal ihr habt. Das tut mir sehr leid, wirklich sehr. Mhm. Sehr. Mein Mann hat ja noch einen Vater, der lebt in Australien. Der ist auch total fertig. Der lebt in Australien, aber mit dem hast du dann auch keinen... Nur telefonisch. Mhm. Der konnte nicht zur Beerdigung kommen, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Also mit dem hast du schon ein besseres Verhältnis? Ja, viel besser. Mhm. Mhm. Ich habe ihn vorhin erst angerufen, dann hat gesagt, dass die Mutter wirklich... Die ist böse. Das ist echt eine ganz böse. Mhm. Weißt du, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du dich jetzt erstmal vor dieser Frau schützen musst. Mhm. Ja, nur das Schlimme ist halt, die ruft überall an. Aber bei dir ruft sie nicht an? Nee, bei mir nicht, nein. Mhm. Nur die ruft halt, ich bin halt als erstes ans Sozialamt, weil ich war ja Hausfrau, er war ja Alleinverdiener. Mhm. Dann bin ich ans Sozialamt, damit diese Beerdigung und das alles bezahlt wird. Mhm. Und dann hat sie überall angerufen, hat gesagt, dass sie das nicht erlaubt, dass sie das bezahlen, dass sie das bezahlt. Und dann hat sie dann gedroht, dass er ans Jugendamt geht, mhm. mir das Kind abnimmt und lauter so Sachen. Also ich verstehe, die macht dir das Leben zur Hölle. Ja. Und wenn man so traurig ist, ist man ja noch viel verletzbarer. Ja, genau. Und hat auch gar nicht die Kraft, sich gegen jemanden so zur Wehr zu setzen. So ist. Ich überlege die ganze Zeit, Sonja, lebst du in einer größeren Stadt oder in der Nähe einer größeren Stadt? Ja. Ja? Hm. Ich fände es enorm wichtig, dass du fast täglich einen Ansprechpartner hast für dein Unglück. Bist du so ein Typ von Mensch, könntest du dir auch vorstellen, in eine Trauergruppe zu gehen? Könnte ich mir, ja. Wo andere Menschen sind, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben wie du? Ja, könnte ich. Ich glaube, so etwas ist sehr gut für dich, dann, wenn du dir das vorstellen kannst. Kann ich, ja. Natürlich muss man letztendlich immer dieses Unglück alleine tragen. Ja. Aber es gibt schon Hilfe und wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die das gleiche Schicksal erlebt haben, ist das schon eine Hilfe. Und man kann da auch etwas Kraft draus schöpfen. Man kann sich auch ein bisschen gegenseitig zur Seite stehen. Man kann auch schon mal nachts anrufen, weil der andere wahrscheinlich nachts auch nicht schlafen kann, weil der auch total traurig ist und weint und so weiter. Mhm. Da werden wir dich jetzt mal im Hintergrund ein bisschen informieren, was es so an Trauergruppen in deiner Umgebung gibt. Was wir vielleicht auch noch für andere Ideen haben, dass da einfach jemand an deiner Seite ist. Ja, das wäre gut. Denn es ist ja eben, du trägst ja auch die Verantwortung eben für dein Kind. Das ist ja doppelt schwer. Du trägst die Verantwortung für dich und für dein Kind. Ja. Wie war das denn bei der Beerdigung mit dieser Schwiegermutter? Hat die sich da auch so schlimm benommen? Ja. Also es ging, also sie war eigentlich, ich habe erst gar nicht damit gerechnet, dass sie da einen Aufstand macht und mhm. auf mich losgeht. Aber es war nicht so, von denen waren nicht so viele da. Mhm. Es waren mehr Freunde da, Bekannte, mhm. die ihn halt so kannten. Also es war eine ziemlich große Beerdigung. Ja. Da waren über 200 Leute da, ja. die ihn so kannten. Ja. Also sie war ruhig, zum Glück. Das war ja immer meine Angst, dass sie dann auf mich losgeht. Mhm. Ja, aber es war ruhig. Und jetzt mit dem Grab, die Grabpflege, kümmerst du dich darum oder kommt sie da auch hin und macht da was beim Grab? Also sie wollte ja ihren Sohn bei sich, also bei seinem Stiefvater beerdigen, der ist vor 2 Jahren gestorben. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich lasse ihn nebendran beerdigen. Und dann, wo dann dieser Spruch von der Tante kam, wo sie gesagt hat, dass ich ja dran schuld wäre, da habe ich gesagt, nee, und jetzt langt's mir. Jetzt lasse ich ihn bei uns beerdigen, wo wir gewohnt haben. Mhm. Und da hat sie ja sich nicht einzumischen. Und trotzdem hat sie da bei dieser Pietät angerufen und hat wollte die Beerdigung ihres Sohnes dort beantragen. Da haben die gesagt, nee, da hat sie sich nicht einzumischen. Sehr gut. Das heißt, da hast du deinen Willen durchgesetzt und deine Wünsche durchgesetzt, so muss man das sagen. Genau. Ja. Liebe Sonja, wir werden dich jetzt mal zurückrufen und dann im Hintergrund überlegen, dir ein paar Tipps an die Hand zu geben, besonders mit den Trauergruppen. Okay. Ansonsten möchte ich dir nochmal mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Dankeschön. Und wünsche dir und deinem Kind alles Gute und sehr, sehr viel Kraft. Danke. Und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Auf Wiederhören und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Antje. Antje ist 40. Guten Morgen. Hallo. Hallo Antje. Was ist dein Thema? Die Sucht nach einem Mann. Die Sucht nach einem Mann? Ja. Was heißt das? Ich komme nicht von ihm los, obwohl wir keine Beziehung haben. Wir haben einen sehr intensiven Mailkontakt. Wir hatten auch viele Telefonate und irgendwie, er schlägt zwar dann Treffen vor. Ach, ihr habt euch noch nicht gesehen. Doch. Also das fing so an, wir haben uns kennengelernt im Internet. Ja, wie lange ist das her? Das war im August 2007. Oh ja, das ist schon eine ganze Weile. Ja. Und dann hatten wir ein halbes Jahr Kontakt, wir haben uns auch getroffen und ich habe den Mann gesehen und bingo. Ne? Ja. Ja. Und es war so, wenn er was geschrieben hat, in dem Moment, wo ich gelesen habe, habe ich schon die Antworten im Kopf gehabt. Mhm. Es ist einfach, es passt alles. Ja. Und dann... Wohnt ihr weit auseinander, sehr weit? 70 Kilometer. Ah ja, na gut, das geht nicht. Ja. Und dann habe ich dann irgendwie kamen irgendwie so Treffen nicht mehr zustande. Mhm. Und dann habe ich mitgekriegt, dass er Kontakt hatte mit einer anderen Frau. Dann habe ich den Kontakt mit ihm abbrochen. Mhm. Dann war wirklich 4 Monate Sendepause. Und in der Zeit habe ich jemand Neues kennengelernt, habe mich auch auf eine Beziehung eingelassen. Aber diese andere ging mir nicht aus dem Kopf. Mhm. Und habe in der Beziehung wieder Kontakt mit ihm aufgenommen. Mhm. Und dann ging meine Beziehung in die Brüche und mein Vater hat sich letztes Jahr das Leben genommen. Dein Vater? Mhm. Ja. Mhm. Und dann war er einfach immer nur da. Er war wirklich Tag und Nacht in der Zeit für mich da. Also als es dir sehr schlecht ging, ja, wegen genau. des Unglücks in der Familie, das war er da. Hatte er denn währenddessen auch noch seine neue Beziehung? Nee, er hatte keine Beziehung. Er hat keine Beziehung. Er hat nur Kontakt gehabt mit einer Frau. Aber, ja. Achso, ich dachte, er hätte damals auch, nachdem ihr euch getrennt habt, irgendwas Neues angefangen. Wir waren auch nicht richtig zusammen. Das ist, ja, ja. Es ist alles mega kompliziert. Und ja. Wie ist denn die Situation heute? Ist es so, wir haben uns das letzte Mal gesehen, letztes Jahr im Juli. Aber wir haben viel telefoniert, wir haben gemailt. Letztes Jahr im Juli? Ja. Ja. Habt ihr euch das letzte Mal gesehen, obwohl ihr nur 70 Kilometer auseinander ja. wohnt? Immer kommt irgendwie was dazwischen oder... Ja, ja, das sind natürlich Ausreden. Ja, genau. Ja. Und dann hat er zwar immer wieder, schlägt er was vor, es kam, ja. kommt von ihm. Und dann findet es dann doch nicht statt, weil mhm. dann kommt halt dieses und geschäftlich und Kaffee. Also immer, wenn irgendwas vorgeschlagen wird, macht er irgendwie einen Rückzieher, aus welchen Gründen auch immer. Ja, obwohl er selber das vorschlägt. Obwohl er selber vorschlägt. Ja. Okay, du weißt nicht, ob da irgendwie eine andere Frau im Spiel ist, das weißt du nicht. Also er wohnt definitiv alleine. Gut, das heißt ja nichts. Ja gut, ich weiß, dass er auf einer Sexseite ist, die er bezahlt. Ah ja. Mhm. Ja, und er hat vor kurzem mir gesagt, dass er mal Besuch hatte von jemand und er vermutet, dass die was mitgenommen hat aus seinem Wohnzimmerschrank. Aber das, was die mitgenommen hat, ist definitiv nicht aus dem Wohnzimmerschrank, sondern das liegt wirklich nur im Schlafzimmer, ich weiß es. Verstehe nicht, was hat die mitgenommen? Ein Zettel, wo was Wichtiges drauf stand. Achso, ist ja auch alles wurscht. Genau. Also, der gesunde Menschenverstand. Ja. Sag mir jetzt ganz einfach, was du gerade erzählt hast. Was soll das? Was soll das Theater? Ja, und das Problem ist, er hat was in mir freigelegt. Er hat meine ganze sexuelle Neigung, die ich habe, freigelegt. Welche sexuelle Neigung hast du denn? Ich bin ein Switcher. Ich bin devot und dominant. Ja, okay. Und das Schlimme ist, er ist genau dasselbe. Ja, gut. Aber das ist nun nicht so ausgefallen und so außergewöhnlich. Da gibt es wahrscheinlich tausende von anderen Männern, die genauso sind. Ja, aber die haben alle nicht das, was er hat. Mhm. Und aber das erinnert mich so ein bisschen an meinen zweiten Fall heute die 20-jährige Rebecca. Ja. Offensichtlich hat der ja nun auch kein großartiges Interesse, mit dir in einen engeren Kontakt zu treten. Der hält dich so ein bisschen hin, der ist auch irgendwie so da, aber letztendlich für eine Beziehung ist er nicht da. Ja, und das Schlimme ist, er hat auch sporadisch Kontakt zu meiner Schwester. Da kommen so Sachen wie, ich bin ihm mega wichtig und so weiter. Wieso hat er Kontakt zu deiner Schwester? Ja, die kennen sich halt auch über den Chat. Aha. Und auch einen sexuellen Kontakt, oder? Nee, das nicht. Ganz harmlos, wirklich ganz harmlos. Ja. Ich würde dir die Augen auskratzen. Ja. Aber es ist so, ich komme von diesem Menschen nicht los, obwohl ich weiß, dass er mir nicht gut tut. Hm. Und wenn er sich nicht meldet, ich bin wie ein kleiner Hund, der hinterher rennt. Ich denke mal, du bist eine Frau von 40 Jahren. Da musst du so entscheidungsstark sein, irgendwann zu sagen, wenn du dir die Fakten auf den Tisch legst von 2007, dass das ganz offensichtlich ist, dass dieser Mann nicht interessiert ist an einer näheren Beziehung zu dir. An einer wirklichen Beziehung. Mhm. Und da erwarte ich eigentlich von einer 40-jährigen Frau, dass die dann auch irgendwann Frau genug ist und sagt, okay, das war's dann. Zack. Mhm. Ja, aber das und man verbietet sich diesen Satz, ich komme nicht von ihm los und er ist so toll. Ja, das mag vielleicht so sein, aber auch da sage ich das Gleiche zu dir wie zu Rebecca. Er will dich nicht. Der will dich nicht. Hm. Dieser Satz ist, glaube ich, der Killersatz. Das musst du dir immer wieder vor Augen laut sagen. Der will mich nicht. Ich bin Antje, mich will der nicht. Ja, aber... Antje, ich will dich sehr gerne, aber ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Aber wir melden uns gleich nochmal bei dir. Machen wir so. Alles klar. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war unsere erste Sendung nach Ostern in der Technik. Henrik Hage, morgen sind wir wieder da. Ein Radio und zwei für der Fernsehen, eins Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.